Erstens, die Erde. Allmählich in die Ebene abfallen. Paulatum ad planitium redire. Sich in stetiger Neigung nach einem Flusse zu senken. Aequaliter declivum ad flumen vergere. Ein einziges Blumenmeer. Laetissimi flores. Die Ernte ist schlecht ausgefallen. Frumentum angustius provenit. Schon im Kraut stehen. Jam in herbis esse. Eine schöne Landschaft. Regio natura amoenissima. Nach Syrien offen stehen. Patere Assyria.